When I was just a little girl, I asked my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me. Der Wald von Schalkmar, gelesen von eben jenem. Prolog. Die nachmittäglichen Sonnenstrahlen schienen kräftig durch den lichten Nadelwald. Die kleine Gruppe von Leuten, denen sich Herr S. auf seinem Weg in die Stadt angeschlossen hatte, trugen schwere Stoffsäcke und teilweise auch Körbe mit Lederriemen auf ihren Rücken. Sie transportierten neben den Versorgungsmitteln auch Holz und Reisig, unter dessen Gewicht sie kräftig ins Schnaufen gerieten. Es wurde deshalb nur sehr wenig geredet. Nur das Knacken der Äste unter den Schuhen und der kühle Herbstwind, der raschelnd durch die Baumwipfel pfiff, war zu vernehmen. Herr S. bewunderte die Ausdauer und den Zusammenhalt dieser Menschen. Wenn der eine der Überanstrengung wegen nicht mehr konnte, würde ein anderer seine Last übernehmen. Und so legten sie in mäßigem Tempo doch eine stattliche Strecke von ein paar Dutzend Kilometern am Tag zurück. Am Abend würden sie dann erschöpft und müde rund um ein großes Lagerfeuer sitzen und essen heißen Eintopf mit Kartoffeln und Wildbret. Herr S. lauschte dabei sehr gerne den Männern, die sich die Zeit mit Vorliebe durch das Erzählen alter Geschichten aus ihrer Heimat oder ihren Jugendjahren zu vertreiben pflegten. Später würde man sich dann gesättigt zur Ruhe legen. Die nächtliche Stille täte sich ausbreiten über die Schlafenden und nur mehr wenige Augenpaare würden sich aller Müdigkeit zum Trotze noch in der Glut des bereits heruntergebrannten Feuers verlieren. Herrn S. Gedanken lauschten innerlich noch immer über die vernommenen Geschichten dieser einfachen Menschen, die ihm ihr Leben so ohne weiteres offenbart und ihn ohne Bedenken in ihrer Mitte aufgenommen hatten. Ende des Prologs. Gelesen von Schalkmar. Okay, Sera, Sera. Whatever will be. The future's not ours to see. Que será, será. What will be?